Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr seid also herzlich eingeladen, wenn ihr euch gerne mit mir hier unterhalten wollt, in der Sendung über Gott und die Welt, über was auch immer, was euch interessiert, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Natürlich und ein paar Sätze zu eurem Thema. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Manni und Manni ist 49. Moin, ja. Manni. Hallo. Hallo. Das ist mich, ja. Sehr gut. Und was geht's denn bei dir? Liebeskummer, Domian. Oh, war ja. Ja. Erzähl. 40 Jahre alt und Liebeskummer. Ja, das soll man ein bisschen hohe Alter haben. Also, ja. Da ist man nie gefeit vor. Ja. Also, ich habe vor 9 Wochen eine Frau kennengelernt, eine super tolle, Wahnsinnsfrau. Ja. Und ich muss dabei sagen, ich bin seit fast 2 Jahren getrennt von meiner Familie, Frau und Kindern. Mhm. Und, ja. Kinder schon älter? Nein, mein Sohn wird 14, meine Tochter ist 10. Ah ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, habe die kennengelernt. Also ich mache Musik und stand auf der Bühne und sie stand unten und wir haben uns angeguckt und nach dem Lied habe ich so ein bisschen mit ihr... Entschuldigung, was für eine Musik machst du? So Rock-Oldies, 60er, 70er Jahre. Ah, sehr gut. Dem Alter entsprechend. Da warst du der Star auf der Bühne und die Schöne hat dich angehimmelt. Nee, gar nicht so wirklich. Nein, ich habe nur, also wir haben ein paar Blicke ausgetauscht und ich habe dann einfach nach dem gedacht, sprichst du einfach mal an. Nach dem Konzert dann. Ja, genau. Und ja, habe sie gefragt, ob wir uns noch mal treffen und sie sagte ja, und dann haben wir uns getroffen. Ja. Ist sie ungefähr in deinem Alter? Ja, sie ist 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Das Problem ist, sie ist verheiratet und hat auch einen Sohn von 14 Jahren. Ja, wie gesagt, wir haben uns ein paar Mal getroffen und verstehen uns super gut und wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Eigentlich super, aber natürlich tragisch, dass sie verheiratet ist. Das ist richtig, ja. Wir verstehen uns super, wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Du bist verliebt. Ja, absolut. Sie auch? Ja, absolut. Ach, sie auch? Ja. Sie auch. Sagt sie es auch so? Nicht ganz direkt, aber wir haben, also sie ist nach dem ersten Treffen, als wir uns das erste Mal richtig getroffen haben, wir haben uns geküsst, wir haben geknuddelt, gemacht, getan und sie ist dann in Urlaub gefahren für 3 Wochen. Ja. So nach dem Motto, naja, danach ist sowieso vorbei. Hm. Aber wir haben vorher Handynummern ausgetauscht und E-Mail-Adressen und so und dann haben wir angefangen zu simsen und haben dann in diesen 3 Wochen, ich weiß nicht, wie viele SMS geschrieben. Ach, jeden Abend. Während sie in Urlaub waren mit ihrem Mann und... Mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und ihrem Sohn. Ja. Und ja. Nach dem Urlaub, sie kam Samstag wieder, montags haben wir uns direkt getroffen und sind sofort in die Arme gefallen und haben uns sofort wieder geknuddelt und geherzt und... Schon miteinander geschlafen? Nein, nicht wirklich. Also ich habe nach dem 3. Treffen gesagt, okay, das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck, wir lassen das einschlafen, wir beenden das Ganze. Ja. Er hat dann aber doch nochmal eine Mail geschickt und es kam auch wieder Resonanz und es ging dann mit Simserei und sie war also gestern zum ersten Mal hier bei mir zu Hause, in meiner Wohnung und wir hatten keinen Sex, aber wir waren 5 Millimeter davor. Verstehe. Ja. Offensichtlich ist sie unzufrieden in ihrer Beziehung. Scheint so, ja. Spricht sie darüber? Nicht so ganz wirklich, nein. Sie sagt, wenn mein Mann ein Arsch wäre, wenn ich den nicht leiden könnte oder wenn irgendwas wäre, dann würde ich sagen, okay, tschüss, ich komme zu dir, aber sie sagt, das ist nicht so. Ich bin 15 Jahre verheiratet, ich bin finanziell gut gestellt. Vielleicht das alte Lied, dass sie eine durchaus gute Beziehung und guten Kontakt zu ihrem Mann hat, dass aber die Leidenschaft weg ist, aber dass er vielleicht ein guter Typ ist und die ihren Alltag gut regeln können, aber ihr Herz hat eine andere Sehnsucht im Moment und die Sehnsucht heißt Money. Das ist richtig, ja. Und bei dir ist der Fall ja so klar, du bist ja auch frei, du kannst ja entscheiden, wie du möchtest. Richtig. Oh Mann, das ist aber schwierig. Ja, sehr schwierig. Das, 9 Wochen erst. 9 Wochen, ja. Und wir haben uns, wie gesagt, jetzt 5 oder 6 Mal gesehen. Mhm. Sagt sie irgendwas, dass sie auch ein schlechtes Gewissen hat? Ihr Mann? Ja, natürlich, ich auch. Ich sage auch, Mensch, ich dränge dich in dein Leben. Du hast deinen Ablauf und ich quetsche mich dazwischen. Und ja gut, also so würde ich es nicht sehen. Sie ist eine sehr erwachsene Frau, die weiß, was sie tut. Ja. Also finde nicht, dass du dir da irgendeinen Kopf machen musst. Was du dir überlegen musst, ist, wie lange lässt man sich auf so eine Konstellation ein? Ja. Das ist die große Frage immer. Wie lange macht man das mit? Ja. Wenn man natürlich verliebt ist und groß verliebt ist, ist man geneigt dazu zu sagen, okay, komm, wir lassen es mal eine Weile so laufen. Ja. Muss man ja auch. Die ist 15 Jahre, sagst du, mit ihrem Mann zusammen. Ja. Da kann man ja nicht von heute auf morgen sagen, komm, ich gehe. Nee, das ist schon klar. Mal gestern hat sie gesagt, weiß ich nicht, wir wollten uns eigentlich Samstag treffen, dann hat sie, nee, geht nicht. Dann komme ich am Sonntag zu dir und dann hat sie auch gesagt, vielleicht doch besser nicht. Und ich weiß, da passiert vielleicht was. Also die ist auch vorsichtig und unsicher, ne? Ja, natürlich, klar. Das können wir nicht irgendwie K.O.-Tropfen besorgen, um den außer Gefecht zu setzen, damit ich mal abhauen kann zu Hause. Es ist total schwierig. Wohnt ihr in der Nähe? Ja, wir wohnen ungefähr 12 Kilometer auseinander. Das ist kein großes Problem. Wir haben uns immer am Fischteich getroffen, auf neutralem Boden, aber... Also ich wäre geneigt zu sagen, jetzt wenn ich dir jetzt was sagen sollte oder wenn wir beide uns privat kennen würden, würde ich sagen, komm, lass es mal eine Weile laufen. Also du, wie lange warst du nicht mehr so verliebt? Ach, ich kann mich nicht dran erinnern. Wahnsinn, was für eine Aussage. Ja, so, also und wirklich. Das schmeißt man nicht weg so schnell. Nee, das schmeißt man nicht weg. Nee. Da wartet man dann vielleicht schon eine Weile ab. Wenn wir uns in einem halben Jahr unterhalten und die Sache ist immer noch so komisch, dann würde ich sagen, Manni, komm, jetzt musst du irgendeine Reißleine ziehen, sonst tust du dir auch zu viel Schlechtes an. Aber im Moment, lass es einfach mal laufen. Dann soll die soll sagen, wie sie sich da fühlt und wie es geht. Es darf nur nicht auf Dauer so eine Dreiecksbeziehung werden. Nein, klar, da bin ich auch nicht. Also für dich ist das so eine Frau, könntest du dir vorstellen, mit der könnte ich richtig von vorne anfangen und mit der zusammen. Super. Absolut. Total, die ist hübsch, die ist intelligent, wir sind oft, wie gesagt, auf einer Linie. Toll, ja. Kannst du, wie viele Frauen kennst du, die Dreisat, Arte oder Phoenix gucken? So wie ich auch. Wir unterhalten uns über Themen, ich weiß nicht. Dann habt ihr auch noch den gleichen Musikgeschmack, offensichtlich, wenn sie bei dir in der Vorstellung war. Nee, nicht so ganz, aber das kriegt man noch. Muss ja auch nicht. Klar, wenn ich hier was vorsinge oder so Gitarre spiele, dann, ja. Hast aber eine tolle Stimme, muss ich sagen. Dankeschön. Ich mir gut vorstellen, dass du auch ein guter Sänger bist. Ja, ja, mal gewesen, ja. Mittlerweile habe ich die Stimme kaputt geraucht. Was machst du denn beruflich? Ich bin in der Kommunikationselektronik. Also, Manni, also wie gesagt, ich würde es dir so sagen, lass es laufen noch. Ja, meinst du? Ja, was ist die Alternative? Ja, ich habe heute wieder so eine tolle E-Mail gekriegt, also da kommen mir die Tränen. Also, nee. Lass es laufen, gib ihr und somit dann euch auch eine Chance. Und wenn sie dann nach einer gewissen Zeit sagt, es geht nicht, dann muss man das akzeptieren, dann wird dein Schmerz natürlich groß sein. Ja, klar. Aber das ist das Spiel der Liebe. Wenn du jetzt das wegschmeißen würdest, würde ich sagen, bist du bescheuert? Nein, das kannst du nicht machen. Nein. Und du bist kein Schuldiger. Ja. Sie muss das mit ihrem Gewissen klarkriegen, wie lange sie ihren Mann hintergeht. Ja. Du bist da eine neutrale Person, finde ich ganz, ganz eindeutig. Ja. Mein Lieber. Schwierig. Ich wünsche dir Glück. Ja, danke schön. Großes Glück. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Manni. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und fasst euch bitte relativ kurz, was euer Thema anbelangt. An dieser Stelle möchte ich euch schon mal sagen, dass wir im Fernsehen diese Woche ein bisschen unregelmäßig sind. Und zwar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag fangen wir im Fernsehen erst um halb zwei an, um 1.30 Uhr. Hier in 1 Live sind wir schon pünktlich da, damit ihr das wisst. Und diese Woche gibt es auch kein festes Thema hier bei uns. Wir haben die ganze Woche freie Themennacht. So, Roswitha. Die Roswitha ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Roswitha, um was geht's? Ja, wir haben vor circa anderthalb Jahren gesprochen. Ach, ich bin aufgeregt. Und ja, hatte dir ja erzählt, dass ich missbraucht wurde und halt auch von meinen Brüdern, dass ich dann das erste Mal darüber gesprochen habe, dass meine Brüder mich auch missbraucht haben, ne? Und dann hattest du mich ja mit Magdalena verbunden. Eine meiner Psychologinnen, genau, ja. Und die gab mir eine Telefonnummer, die ich irgendwie falsch aufgeschrieben habe, weil ich so aufgeregt war. Und habe dann am nächsten Tag in meiner Not Wildwasser angerufen. Also du hast das alles losgetreten. Also Wildwasser, muss man sagen, das ist eine Organisation, die sich für sexuell missbrauchte Menschen einsetzt und Kinder. Genau, aber wie gesagt, du hast das einfach losgetreten und dadurch habe ich es geschafft und konnte dort auch gleich hingehen. Ja. Auch schon versucht, gleich Psychologen irgendwie zu kontaktieren und Termine zu machen, die aber auch alle über Monate Wartezeit war. Ja. Dann hatte ich noch zwei Nummern zu liegen, bin aber erstmal zu Wildwasser und habe da mit einer sehr netten Frau gesprochen. Und die hatte mir dann auch schon mal ans Herz gelegt, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Und ja, das hatte ich mir dann offen gelassen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe einen Psychologen, angerufen. Und da hieß es, ja, Sie können nächste Woche kommen. Ich konnte gar nicht glauben, auf einmal ging es ganz schnell. Das ist ja super, das ist ja wirklich sehr schnell. Das war der Hammer. Ja. Die haben mir dermaßen geholfen, dass ich tatsächlich geschafft habe, letzten Samstag meinen Bruder anzusprechen. Vielleicht sagen wir noch mal ein paar Sätze zu deiner Vorgeschichte, Roswitha. Und zwar mein Erzeuger hat mich seit dem 9. Lebensjahr missbraucht. Vom 9. bis? Na, bis ich denn eine Ehe erzwungen habe. Ich habe mit 16 Jahren das erste Mal geheiratet. Also viele, viele Jahre hat er es getan. Ja, genau. So, und die Rolle des Bruders? Naja, die haben das ja nur alle mitgekriegt, aber keiner hat was gesagt oder mir geholfen. Dann habe ich ja mal auch eine Anzeige gemacht, weil ich denn heiraten wollte. Da hat mein erster Mann mich sozusagen drauf gebracht, sagt doch einfach, der hat dich missbraucht. Dass das tatsächlich so war, wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Also der Täter war der Erzeuger, der Vater. Genau. Ja? Und hinterher kamen dann noch die zwei Brüder dazu. Genau, das wollte ich gerade nochmal fragen. Genau, die richtig. Brüder waren, wie viel älter waren die oder sind die als du? Sehr viel älter, der eine 12 und der andere 13. 13 Jahre älter? Nein, die waren 13 so. und 12. Okay. Und ganz schlimm. Das ist ganz schlimm gewesen, dass die beiden Brüder dich auch missbraucht haben. Genau, die haben mich erpresst. Ja, so, indem sie dann gesagt haben, ja, wir wissen, was Papa da mit dir macht. Und ich war so eingeschüchtert. Mhm. Ja, ich hatte einfach Angst. Das sind deine leiblichen Brüder, ne? Ja, genau. Mhm. Wie war die Rolle der Mutter in der Zeit? Na, ja, die wusste das und hat weggeguckt. Und einmal hat sie dann zu mir gesagt, naja, besser du als ich. Was eine unfassbare Geschichte ist, dass du über Jahre lang von dem Vater und den beiden Brüdern so genau, ein Leid... Genau, da habe ich auch sehr gelitten drunter. Ich habe auch drei Selbstmordversuche hinter mir gehabt. Also war schon sehr, sehr übel. So, jetzt freue ich mich sehr, dass durch den Anruf bei uns da einiges bei dir in Bewegung geraten ist. Ganz viel. Und das ging ja eigentlich, ist mir das wieder hochgekommen durch einen Mann. Der hatte mich umarmt, ein Küsschen auf die Wange und dann war das wie eine Explosion in meinem Kopf. Ja. Plötzlich war alles wieder da. Ja, und dann hatte ich ja dich angerufen und hab gedacht, so, und jetzt musst du was machen. So, jetzt erzähl mir mal, jetzt willst du oder hast Kontakt zu einem der Brüder aufgenommen? Am letzten Samstag war eine große Geburtstagsfeier und da habe ich die Gelegenheit genutzt, ihn sozusagen bloßzustellen, damit ich endlich meine Ruhe finde. Was hast du genau gemacht? Genau. Und zwar waren wir ein großer Tisch, das war in der Kneipe. Ich hätte es am liebsten vor allen Leuten gemacht. Leider ging das nicht, die Musik war sehr laut. Aber gut, wir waren ja auch schon eine große Truppe. Er sprach mich von hinten an, ob mir mein Kaffee schmeckt. Und dann habe ich mich ganz langsam umgedreht, habe ihn in die Augen geschaut und habe gesagt, du traust dich noch, mich anzusprechen, du Vergewaltiger, du Drecksau, sag, in deiner Garage hast du mir nur angeboten, mit mir schlafen zu wollen. Der hat mich blitz angeguckt, erschrocken und meinte, du spinnst ja, und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und das haben die anderen alle mitgehört? Am Tisch mit saßen, ja. Eine Familienfeier, wie gesagt, eigentlich gute Stimmung. Die waren doch wahrscheinlich alle komplett baff, als du das gesagt hast. Ja, erstmal ja. Gut, meine Tochter wusste von dem Vorfall, aber sie wusste nicht, dass ich das an den Abend bringe, weil das war ja für mich die beste Gelegenheit. Ich habe ja eigentlich auf so eine Gelegenheit mal gewartet. Ne? Ja, der Bruder, hatte der auch Frau dabei oder Familie? Ja, ja. Und wie ging das denn weiter? Er hat dann gesagt, du spinnst, und hat sich weggedreht und wie weit? Und ist weggegangen und weg war er. Also ich weiß nicht, ob er die Feier verlassen hat oder noch da war. Ich hab's überhaupt nicht mitgekriegt. War denn seine Frau noch da? Ich kann es wirklich nicht sagen, weil es war denn für mich abgeschlossen. Es ging mir auf einmal so gut. Aber du bist dann da geblieben? Ich bin noch da geblieben. Hat man denn dann in der Runde darüber gesprochen? Oder genau, dann war das auch noch recht lustig. Na hier, die eine Schwiegermutter hat mir gesagt, Mensch, Roswitha, das war klasse, das hast du gut gemacht. Waren die nicht völlig entsetzt und erstaunt? Ja doch, die waren baff, aber so ist keiner weiter drauf eingegangen, ja, weil sie dann auch meinten, naja, meine Schwester hat ja Geburtstag und die kann ja nichts dafür. Verstehe. Auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, es haben dich alle ernst genommen. Ja, und na, ich habe mir sowieso Respekt verschafft, aber ganz gewaltig seit Geburtstag im März, weil die sich ja nie um mich gekümmert haben, sondern ich immer den hinterher telefoniert habe oder besucht habe. Ne? Und an meinem Geburtstag fing ich ja schon an mit dem Aufräumen. Wenn haben sie ihm angerufen halt und gratuliert und so, halt mich artig bedankt und habe dann gesagt, auf Wiedersehen. Statt Tschüss, wie man normalerweise macht. Ne? Also dieser Auftritt, glaube ich, hat dir für dein Selbstbewusstsein, für dein Selbstwertgefühl ganz viel gebracht, ne? Hat mich unheimlich verändert. Ich merk's wirklich selbst. Meine Therapeutin heute, die war total von den Socken. Die ist ganz stolz auf dich. Ja. Auch gesagt, fand sie auch wirklich irre gut. Ja, finde ich auch. Ich hatte noch am Freitag aus der Selbsthilfegruppe eine Frau angerufen von uns. Und hab ihr das so erzählt. Ich sagte, Roswitha, du bist ja mutig. Mensch, sagte, da zieh ich aber den Hut vor dir, wenn du das machst. Ich sagte, so, ruf mich unbedingt an. Naja, habe ich dann auch getan. Die hat sich auch gefreut. Ja. Also Respekt auch von meiner Seite. Und ich glaube, dass es für dich sehr, sehr gut ist. Und jetzt ist dieses Wissen in der Welt. Das heißt, der Bruder weiß, dass alle anderen das jetzt auch wissen. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass der jetzt richtig gut schwitzen wird. Und aber es gab ja noch einen Bruder, der das auch gemacht hat. Ja, aber der hat seinen Verstand dermaßen weggesoffen, der würde das ja nicht mehr mitkriegen. Ach so, also war die Zielscheibe jetzt dieser, dem du das gesagt hast, ne? Weil der noch klar ist und richtig, ansprechbar. Genau. Mensch, Roswitha, finde ich eine gute Geschichte und ich freue mich auch, dass das durch so ein bisschen durch uns da auch was in die Gänge gekommen ist bei dir. Also wirklich, es war toll. Ich habe auch in der Selbsthilfegruppe von dir erzählt und dass halt alles durch dich so passiert ist, die fandet ja auch genial. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also freue mich wirklich sehr über die Rückmeldung. Und ich glaube, ganz viele von unseren Zuschauern und Zuhörern finden das auch interessant, wenn jemand so wie du jetzt sich auch zurückmeldet und einfach mal ein bisschen erzählt, wie es weitergegangen ist. Es war mir auch wichtig, weil ich gucke ja deine Sendung regelmäßig und in der Zeit, wo es mir auch sehr schlecht ging, ist ja doch das eine oder andere bei, wo man Kraft rausziehen kann, wo man dann sagt, mein Gott, du bist doch nicht alleine da, weil genau, man ist ja dann alleine und denkt nur, man selber ist so schlecht. Ja. Es ist nicht so. So, Roswitha, jetzt wünsche ich dir, das war jetzt schon eine erfolgreiche Zeit, die hinter dir liegt. Und ich wünsche dir weiterhin viele Etappen des Erfolges, dass es dir immer und immer und immer besser geht und du diese furchtbare Zeit vielleicht dann doch endlich mal ein bisschen zu den Akten legen kannst. Na, das werde ich jetzt buchmäßig machen. Ja. Da habe ich mich ja auch schon im Internet erkundigt und einfach mal drauf los telefoniert. Genau, da wünsche ich viel Glück und viel Erfolg und schön, dass du nochmal angerufen hast, Roswitha. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch recht, recht herzlich. Sehr gerne. Allen Betroffenen, dass sie mutig sind und versuchen, in die Richtung was zu machen. Genau, ganz genau. Alles Liebe wünsche ich dir aus Vita. Tschüss. Schön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Ilona, 57, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Ilona? Ja, ich habe eine Tochter, die ist 38 und die ist, Moment, ich muss jetzt erst überlegen, am Donnerstag festgenommen worden in Lima. Wo? In Peru. In Lima? In Peru, in Lima. Warum? Sie wollte Drogen rausschmuggeln von Lima nach Deutschland. Was für Drogen? Ich weiß es nicht, 100%, entweder Heroin oder Kokain. Kokain also genau wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Mein das Gott, das ist ja... Das ist ja sehr dramatisch. Das ist sehr dramatisch. Das ist sehr dramatisch. Wie viel, weißt du, wie viel sie bei sich hatte? Ja, das waren 3,3 Kilo. Boah. Hm. Wie hat sie das schmuggeln wollen? Das ist noch nicht so richtig raus. Das wissen wir noch nicht so richtig. Wusstest ob das du, im Koffer war oder ob das wissen wir noch gar nicht. Wusstest du, dass deine Tochter mit Drogen zu tun hat? Nein. Sie nimmt auch keine, sie nimmt selber keine Drogen. Glaubst du? Ich weiß es genau. Woher weißt du es genau? Also ich muss dabei sagen, ich habe auch 3 Kinder. Ich habe 2 Töchter und einen Sohn. Und ich weiß es, weil meine Tochter ist auch sehr nierenkrank. Die hat also nur eine Niere und ist in ständiger Behandlung und war jetzt auch wieder, sie war eine Woche noch bei mir gewesen, bevor sie geflogen ist. Und warum ist sie denn überhaupt nach Lima geflogen? Die Urlaub, also ich fahre in Urlaub. Sie fährt mal eine Woche da oder mal eine Woche da. Aber offensichtlich scheint deine Tochter ein komplettes geheimes Parallelleben gehabt zu haben, von dem du nichts weißt. Denn sie ist bestimmt nicht nur zum Urlaub dorthin gefahren, sondern das war alles geplant. 3 Kilo ist ja hochkriminell. Das ist ja nicht mal irgendwie für einen Eigenbedarf was mitnehmen. Hochkriminell, ganz genau. Ich finde es auch fürchterlich, weil ich bin total gegen Drogen, aber das ist so, ich bin auch Mutter. Ja klar, ich wäre an deiner Stelle auch im doppelten Sinne geschockt. Einmal, natürlich hätte ich große Sorge um mein Kind. Wer weiß, was mit ihr jetzt passiert. Und zum anderen wäre ich auch geschockt, was ist mit meinem Kind los, was ich nicht mitbekommen habe. Ja. Und das Kind ist ja nun schon 38 Jahre alt. Ja. Hat sie Familie? Ich denke, sie hat Schulden. Ja, sie ist verheiratet. Kind? Ich denke einfach, dass sie Schulden hat. Und hat sie ein Kind? Nein, keine Kinder. Die kriegt keine Kinder. Was sagt denn ihr Mann? Der ist auch wie vom Blitz erschlagen worden. Sie hat ihn ja aus Lima angerufen. Sie durfte also einen Anruf tätigen. Und dadurch hat er das erfahren dann. Und er hat auch überhaupt gar keinen blassen Schimmer, was da los ist. Er sagte erst, genau. Sie fährt halt da runter. Er hat das so hingenommen. Nee, ich meine, er hat auch keinen blassen Schimmer, in was sie da verwickelt ist nein, in ihrem Leben. Nein. Er sagte, das kann nur sagen, weil sie Schulden hat. Ne? Schulden, die er auch gar nicht so mitgekriegt hat. Wie hoch sind denn die Schulden? Das weiß ich nicht, wie viel. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber und er sagte, Nicole ist auch borderline. Und also eine seelische Erkrankung hat sie. Ja, genau. Dennoch, wenn sie Schulden hat, muss man ja in irgendeiner Form in dieses Milieu hineingeraten. Ja. Das macht man ja nicht mal so. Ich habe Schulden, okay, dann schmuggle ich mal 3 Kilo Heroin oder Kokain. Das heißt, da müssen schon längere Verbindungen bestanden haben, das muss eingefädelt sein. Und richtig, das sind auch die Sachen, wo man sich erst im Nachhinein zu Gedanken macht. Ne? Hast du mit dem Auswärtigen Amt Kontakt aufgenommen? Ja, genau. Erstmal, ihr Mann hat das gemacht. Was sagen die? Es ist also so, dass 2 Personen vom Auswärtigen, von dem Konsulat, die gehen öfter da in diese Gefängnisse in Lima. Hm. Die ist ja jetzt noch im Untersuchungsgefängnis. Hm. Und bringen den Frauen was, weil die halt gar nichts haben da unten. Mhm. Die haben, es ist sowas von arm und schlimm und ganz schrecklich. Wie ist die Situation, wie ist die juristisch-politische Situation in diesem Land? Was bekommt man für einen so großen Drogenschmuggel? Zwischen 6 und 25 Jahren. Boah. Ja, und das ist das, ne? Und sie ist krank, sagst du? Sie ist auch noch krank und sie ist da praktisch, sie liegt irgendwo in der Zelle mit 70, 80 Frauen auf dem nackten Boden, kriegen Reißschleim, hygienische Umstände, ist ganz, ganz schlimm. Ich meine, gut, was sie gemacht hat, ist auch schlimm, das höre ich auch, und man sagt mit 38, Das ist auch schlimm, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass das natürlich dramatisch ist, was sie da gemacht hat. Dennoch bist du die Mutter und du machst dir natürlich tiefste Sorgen. Das ist ja völlig normal. Ja. Hast du überlegt oder habt ihr in der Familie überlegt, dass jemand hinfliegt? Wir haben überlegt, aber das bringt im Moment gar nichts. Was sagt das Auswärtige Amt denn, wie jetzt weiter vorzugehen ist? Ja, das dauert erstmal 2 bis 12 Monate, bis diese ganze Anhörung, bis das alles abgeschlossen ist. Und dann kommt sie in dieses riesengroße Santa Monica-Gefängnis in Lima, bei Correa, in diesem armen Dorf. Und da geht's richtig her. Und dann kriegt sie einen Pflichtverteidiger. Aber kann man das nicht von hier aus organisieren, dass sie einen ordentlichen Verteidiger bekommt? Man könnte, aber man muss auch das Geld alles dazu haben. Ne? Verstehe. Aber wir schicken ihr jetzt auch 100 € darunter im Monat, also zum Auswärtigen Amt. Es gibt extra so ein Konto, damit sie sich überhaupt eine Bettdecke, was zu essen und Hygieneartikel kaufen kann. Das heißt im Klartext, ihr könnt so ein bisschen Geld schicken, aber mehr könnt ihr im Moment nicht machen. Gar nichts. Boah, ist das traurig. Ja, das ist ganz schlimm. Hätte ich das Geld gehabt, glaub mir dann, ich habe auch Flugangst, aber ich hätte mich da reingesetzt und ich wäre da hingeflogen in der Hoffnung, ich sehe sie nur oder dass sie sieht, da ist jemand. Ne? Wir konnten ihr nur eine E-Mail schreiben, die das Auswärtige Amt dann da unten mit ihr bei dem ersten Besuch ins Gefängnis genommen hat. Ne? Ja. Wie haben die Leute vom Auswärtigen Amt denn so eine Einschätzung gesagt? Oder können die das noch gar nicht? Nein, noch gar nicht. Ist noch zu frisch, die ne? Das weiß kein Mensch. Und wenn, dann geht das da auf dem Gericht, das geht innerhalb von 2 Minuten. Wird das behandelt. Die müssen da noch nicht mal vor Gericht hin. Ich finde es so bedrückend für euch, die Angehörigen, dass euch die Hände so gebunden sind. Ja, total. Wir können gar nichts machen. Wir können keine Pakete, das kommt, wir können ja nichts schicken. Ich habe jetzt auch gestern wieder eine E-Mail ans Konsulat da unten geschickt, ob die Möglichkeit bestünde, dass ich da also ihre warmen Sachen, dass ich Paket zum Konsulat schicke. Und dass die ihr das geben können. Aber da hatte ich noch keine Antwort. Ich warte da auf Antwort. Ich meine, über kurz oder lang müsstet ihr vielleicht doch sehen, dass ihr das Geld zusammenschmeißt und dass einer fliegt. In der Hoffnung, sie zu sehen. Ich weiß ja gar nicht, ob man sie besuchen kann. Weiß ich ja gar nicht. Nee, erstmal noch gar nicht. Und alles Nähere werde ich jetzt wohl in dieser Woche auch so vom Auswärtigen Amt bekommen. Ja, genau. Aber das tun wir auch. Ich tue auch alles an die Seite. Und wenn wir grünes Licht kriegen, dass wir dann das eine dann darunter fliegt oder zwei. Ne? Also zum einen ist natürlich das Auswärtige Amt die erste Adresse und die richtige Adresse. Und die machen sehr viel. Das glaube ich, absolut, das glaube ich. Zum anderen gibt es vielleicht auch noch, ich habe keine Ahnung, wir können ja mal fragen hier ins Publikum rein, vielleicht gibt es auch noch so irgendwie so internationale Organisationen, an die man sich wenden kann, wenn jemand irgendwo in der Ferne im Gefängnis sitzt. Vielleicht gibt es da auch irgendjemand, der einem da ein bisschen helfen kann. Das ist so meine Hoffnung. Meldet euch da bitte bei uns und wir würden es dann natürlich sofort an die Ilona weitergeben. Weil es gibt jetzt ganz viele, ich habe auch gelesen, es sind sehr viele deutsche Frauen, also Mädchen auch, von 19 bis 25. Das sind Holländerinnen, die sind da unten festgenommen worden. Viele machen das mit den Drogen, ne? Drei Kilo ist natürlich eine Riesenmenge. Sehr viel. Also, ja. Aber was unsere Hoffnung ist, was heißt Hoffnung, aber vielleicht durch ihre Krankheit, dass sie sagen, gut, die wird abgeschoben, die Verhandlung wird hier gemacht. Ne? Ist immer so ein Hoffnungsschimmer. Ja. Also sie ist schwer nierenkrank, also sie hat eine Niere. Sie hat nur eine Niere, ist oft deswegen im Krankenhaus gewesen, hat ständig Blasenentzündungen. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Meine Hoffnung ist einfach, dass es vielleicht irgendwo da draußen noch jemanden gibt, dem das Gleiche passiert ist. Okay, das können wir natürlich auch hier so aufrufen. Wenn du gerne Kontakt haben möchtest mit jemandem, der eine ähnliche Geschichte erlebt hat, würden wir euch natürlich zusammenbringen, sehr gerne, klar. Mehr können wir nicht machen, Ilona. Nein, ich weiß. Gerne dieses und vielleicht auch noch, wie gesagt, dass es irgendwie eine Organisation gibt, die dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben kann, neben dem Auswärtigen Amt. Richtig. Das wäre hervorragend. Ja, also ich verspreche dir, dass wir das natürlich sofort dann an dich weiterreichen. Dann drücke ich einfach die Daumen, dass es zumindest so kommt, dass sie hier vor Gericht gestellt wird. Ja, das wäre schon ein großer Fortschritt. Ja, und aber die Hoffnung hat man immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so. Ja. Aber das ist in den seltensten Fällen ist das so, ne? Mhm. Ja. Also. Und das gönnt man keinem, das würde ich meinem ärgsten Feind nicht gönnen, egal. Ja. Ne? Und ich höre auch überall so, man erzählt das ja auch nicht gerne, aber die es mitkriegen, die ist doch alt genug, ist doch selber schuld. Mhm. Klar ist sie selber schuld. Mhm. Ich würde das auch sagen, weil wenn man selbst betroffen ist, wenn das ein Kind ist von einem Mann, dann ist es umso schlimmer. Ne? Ja, absolut, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Deshalb wünsche ich dir und deiner Familie viel Kraft jetzt für die Zeit. Und wie gesagt, hoffen wir, dass sich das so fügt, wie es dann noch für alle am besten ist. Und wenn irgendwas hier reinkommt an Infos, reichen wir das an euch weiter. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch viele, die das so hören, die dich hören und nie sowas einfach nicht zu machen. Es ist so schlimm, wie es beschrieben wird im Internet. Und die Warnungen lesen und das ist das Geld nicht wert, was man dafür kriegt. Niemals. Das ist es nicht wert. Nein. Ne? Liebe Ilona, dir und deiner Familie alles Gute wünsche ich von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, und danke, Wiederhören. Gerne, tschüss. Hier ist Jenny und die ist 19. Morgen, ja, Jenny. Ja, genau. Hi, morgen. Hallo Jenny, was geht's bei dir? Ja, ich habe mich am Wochenende verliebt. Ach, du Glückliche. Ja. Das ist ja schön. Mal eine gute Nachricht. Ja. Liebe Leute, liebe Nation, Jenny hat sich am Wochenende verliebt. Ja, genau. Aber? Ja, gibt's ein Aber? Ja, ich bin 19 und er ist 32. Naja. Wenn ihr jetzt 62 gesagt hättest, dann würde ich sagen, oh, muss das sein, aber 32. Ja, ich sag mal, also von meiner Seite geht es ja noch und aber ich weiß jetzt nicht halt, wie ich damit umgehen soll. Also nochmal, erzähl mal, wo hast du ihn, den tollen Kerl denn kennengelernt? War lustig, aber ich war mit meiner Mitbewohnerin weg und mit meinem, so gesehen Bruder. Ja. Aber ist eigentlich nicht mein Bruder, aber egal. Wir sind normal weggegangen, wir wollten normal was trinken gehen und dann war die Stimmung dort nicht in der Bar schön und sind wir dann halt erstmal mit dem Bus gefahren im Nachbarort in Bergneustadt. Ach, im Bergischen? Ja, ich komme aus Gummersbach. Ach, guck mal, ich auch. Da sind wir ja. Da warst du in Bergneustadt. Ja, genau. Ja. Und da gibt es auch so eine Bar. Und dann haben wir uns halt nur ein Bierchen getrunken. Ja. Dann war es öde gewesen. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann mit meinem Bekannter, ich bestelle jetzt ein Taxi. Ja. Ja, dann kam der Taxifahrer. Ja, und dann, er ist Taxifahrer. Und da habe ich ihn durch diese... Ja. Es war der Taxifahrer. Ja. Es ist der Taxifahrer. Das ist ja lustig. Ja, aber Moment. Ihr wart ja dann zu mehreren. Wie bitte? Ihr wart ja zu mehreren. Die ihr ins Taxi eingestiegen seid. Genau. Und dann ist das Taxi von Bergneustadt nach Gummersbach gefahren. Genau. Ja. Und dann, wie habt ihr beiden dann so schnell Kontakt aufgenommen? Weil ihr ja eben nicht alleine wart in dem Taxi. Ja, das war so gewesen. Wir hatten schon zu dritt, so meine Mitbewohnerin, mein Bekannter und ich, wir hatten schon so gute Laune gehabt. Ja. Und dann haben wir uns mit uns allen unterhalten, dann haben wir sehr viel gelacht und über dieses, über jenes. Ja. Ja, und dann ich habe ein Zungenpiercing. Ja. Und da ist mir die Fassung oder in der Kugel die kaputt gegangen. Ja. Ja, und dann hat er dann halt Stress gemacht, muss ich dir das jetzt ersetzen und so. Aha. So, nein, und viel gelacht. Und dann sind wir dann halt angekommen. Ja, und dann habe ich seine private Nummer bekommen. Und ach so, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Wie hält man dann Kontakt? Also der hat dir dann die private Nummer gegeben. Ja, genau, die privaten Handynummer. Daraufhin hast du wahrscheinlich, wie ich dich hier schon kennengelernt habe, bald bei ihm angerufen. Ja, nicht angerufen, ich habe ihm eine SMS geschrieben. Natürlich, noch an dem gleichen Abend? Ja, genau. Ich habe ihm geschrieben, war sehr nett im Taxi und es war sehr lustig, war sehr angenehm. Und ich würde gerne mit dir nochmal Taxi fahren, hast du geschrieben. Ja, also habe ich ihm nicht gesagt, aber würde ich nochmal machen. Habt ihr euch denn dann, gut, das war Sonntag, ne? Heute ist Montag. Ja, nein, wir haben uns Freitag auf Samstag gesehen, ach so, in der Nacht wieder. Ach so. Der hat uns um 1:30 in der Nacht abgeholt und habe ihn erst um 4, 3:30 wieder gesehen. So, hast du ihn denn jetzt nochmal alleine getroffen seitdem? Ja, ja, genau. Ja. Und bist verknallt und er ist auch in dich verknallt? Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du noch gar nicht? Das weiß ich nicht. Wo hast du ihn denn alleine getroffen? Ja, wir haben erstmal miteinander geschrieben, also per SMS. Ja. So, und dann dann kamen wir halt wieder auf meine Kugel zurück und ich so, nein, ich so, ich habe noch viele zu Hause. Also wir sprechen vom Zungenpiercing? Ja, genau, ja. Ja. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, ich würde dich halt gerne mehr kennenlernen und so, also privat, ja. Und ja, und dann hat er Feierabend gehabt und hat er gefragt, ob wir eine Spazierfahrt machen oder auf einen Kaffee. Also in der tiefen Nacht noch? Genau. Und so ist es dann auch gekommen? Ja, und ich war dann halt mit meinen Freunden ja noch in der Bar und da habe ich mit meiner Freundin, ich musste nur grinsen, sie wusste schon Bescheid. Ja, so jetzt komm mal, jetzt Butter bei die Fische. Ist schon was gelaufen? Ja. Ist schon was gelaufen in der Nacht? Nur geküsst, mir nicht. Nur geküsst. Ja. Aber mit Zunge ohne Kugel? Zunge mit Kugel. Ja. Jenny, du Bergneustädterin, nee, du Gummersbacherin. Gummersbacherin, seit 19 Jahren. Seit 19 Jahren, ja. Geboren im Gummersbacher Krankenhaus wahrscheinlich. Wie bitte? Ich sag geboren wahrscheinlich im Gummersbacher Krankenhaus. Genau, im Kreiskrankenhaus. So, wie sich das gehört für einen richtigen Gummersbacher. Ja, genau. Ja, also, er ist 32, der alte Sack. Und nee. Nein, natürlich ich nicht. Ich hab ihn jünger geschätzt. Ja, natürlich, er sieht viel jünger aus und ist im Herzen auch viel jünger, ist mir schon klar. Ja. So, ich finde den Altersunterschied überhaupt nicht bedeutsam. Jetzt musst du nur sehen, ein bisschen Kontakt halten, ja, ob er sich auch wirklich für dich interessiert oder ob das nur so ein bisschen Affäre ist und ob, vielleicht hat er ja auch eine Freundin, weiß man ja alles gar nicht. Nee, das weiß ich halt eben noch nicht. Das heißt, du musst jetzt... Aber da bin ich auch froh drüber, dass er mir gesagt hat, dass er schon ein Kind hat. Ah ja. Aber ich habe da nichts dagegen. Nein, also, das wäre noch schöner. Also ich sag mal so... Die Kinder können nichts dafür. So. Ja, also was machst du vom Beruf, Jenny? Ich bin zurzeit noch arbeitslos, ja? Aber das ändert sich halt dann die nächsten paar Tage, nächsten Wochen noch. Nächstes Jahr mache ich eine Ausbildung, Gott sei Dank. Als was? Als Malerin und Lackiererin. Ah ja, guter Beruf. Ja. Guter Beruf. Ja. Das heißt, für ihn auch nicht uninteressant, er kann sich dann immer die Wohnung anstreichen lassen von dir. Tür und ja, Fenster genau. Auch. Also das ist ja auch interessant, ne? Wenn man so eine Frau hat, die das auch kann. Er fährt Taxi und du streichst die Wohnung an. Ja, der studiert auch er ist in der Uni und so. Ah, ja. Also Jane, ich würde sagen, klingt erstmal alles ganz interessant. Bleib mal jetzt bei der Sache in dieser Woche und versuch dich zu treffen am Wochenende vielleicht wieder mit ihm. Oder wann auch immer. Und dass du allein mit ihm bist und mal ein bisschen näher so ins Plauschen kommst und so. Ja. Vielleicht wird ja aus dieser kleinen, ja, ich sag mal, Schwärmerei vielleicht eine richtige Beziehung. Weiß man ja nicht. Ja, hoffe ich mir mal. Wäre doch super. Wie lange bist du schon solo? Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr Single. Also ich sag mal so, ich krieg schon... Also ich habe ein bisschen Angst davor, bevor ich wieder verletzt werde. Also in meiner letzten Beziehung wurde ich richtig verletzt. Ja. Und da würde ich mir halt jetzt auch sehr viel, viel Zeit nehmen und so, bevor das alles... Genau, aber gibt ja Liebe eine neue Chance. Ja. Aber sei vorsichtig und geh es langsam an. Ja, sicher. Ja? So, dann haben wir das geregelt, Jenny. Ja. Dann sage ich schöne Grüße nach Gummersbach. Dankeschön. Und vor allen Dingen viel Glück nach Gummersbach. Okay, danke. Jenny, alles Gute, tschüss. Tschüss. Unsere Jenny aus Gummersbach war das... Und hier ist Murat. Und Murat ist 48. Guten Morgen, Murat. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ja, Murat, um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem seit ungefähr 4 Wochen. Das Problem liegt darin, dass meine Frau sich von mir trennen möchte, nachdem sie jetzt festgestellt hat, dass sich sie in den letzten 8 bis 10 Jahren stark vernachlässigt habe. Ihr seid 10 Jahre zusammen ungefähr? Nee, wir sind seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren zusammen. Oh. Ja, und wir sind seit 17 Jahren verheiratet. Und du hast sie stark. Kinder. Ja, wie alt sind die Kinder? 16, 12 und 9. Und du hast sie jetzt so lange, man kann fast sagen, Jahrzehnt, sagst du, vernachlässigt? Also, natürlich nicht bewusst. Es ist. Die Vernachlässigung ging nicht so da, also nach dem Motto, ich vernachlässige jetzt. das ging mehr aus gewissen Diskussionen hervor. Was war's? Aus gewissen was? Diskussionen, Streitereien. Ja. Und darauf hin habe ich dann sozusagen die Tür zugemacht, bin weggegangen. Was waren das für Streitereien? Weswegen habt ihr gestritten? Wirklich ganz Kleinigkeiten. Warum ist das Zimmer nicht aufgeräumt von meiner Tochter? Warum ist das Kaninchen im Keller nicht sauber gemacht worden? Alles Kleinigkeiten. Das heißt, das hast du sie gefragt? Ja, ja, natürlich. Und immer wenn ich diese Frage gestellt habe, kam dann als Reaktion zurück, als wenn ich sie persönlich angegriffen habe. Das heißt, also, klingt ja auch ein bisschen so. Warum hast du das nicht sauber gemacht? Warum hast du das Kaninchen nicht... Nee, das war ja nicht auf sie bezogen, sondern es ging auf unsere Tochter. Ach so. Warum ist das Zimmer von unserer Tochter nicht aufgeräumt und diese Streitereien? Ihr schon den Vorwurf gemacht, dass sie quasi nicht die Aufsicht richtig führt, dass die Tochter das Zimmer aufräumt. Ja, genau. Mhm. Also dass die Art der Diskussion und Kommunikation stark verbesserungswürdig ist, das will ich sofort unterstreichen. Das war auch ein Fehler. Wenn das 10 Jahre so geht, dann kann man ja sagen, dass ihr euch richtig auseinandergelebt habt. Definitiv. Also sagen wir es mal so, sie hat sich von mir ihre große, starke Liebe, die sie hatte, die sie mir immer gezeigt hat und auch in meinem ganzen Bekannten- und Familienkreis hat sie es gezeigt. Allerdings habe ich das gewusst, aber nicht erwidert. Und ich habe sie eigentlich immer geliebt. Ich liebe sie wahnsinnig. Es gibt keine Alternative für sie. Also eher so ein bisschen Pascha gewesen? Nee, das auf keinen Fall. Also dieses Pascha-Gefühl nach dem Motto jetzt mach mal sauber, das ist nicht der Fall. Ich habe ganz einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt... Aber du hast auf jeden Fall deine Gefühle nicht gezeigt, die du eigentlich für deine Frau hast. Warum hast du sie nicht gezeigt? Ja, wenn ich das nur vorher gewusst hätte, hätte ich meine Ehe vielleicht gerettet. Also das passiert einem vielleicht mal eine gewisse Zeit, aber über einen Zeitraum von 10 Jahren, wieso ist dir das nicht klar geworden, dass du offensichtlich da betoniert stehst? Also ich kann zwei Sätze dazu sagen. Zum Ende, also vor 10 Jahren habe ich mein Studium beendet oder mein zweites Studiengang und habe dann mit der Arbeit angefangen und die ist im Grunde permanent in einem gewissen Stress gewesen. Mhm. Ich habe dann angefangen, auch in Istanbul zu arbeiten. Und Was machst du denn beruflich? Ich bin in einem IT-Dienstleistungsunternehmen. Einem Dienstleistungsunternehmen, okay. Genau, ich arbeite als Sales Manager. Okay. Mhm. Und dann war ich jetzt die letzten 5 Jahre auch fast jeden Monat für eine Woche weg. Ah, verstehe. Das heißt, du warst nicht viel anwesend und hast deine Gefühle deiner Frau gegenüber nicht gezeigt. Genau. Und dann kam es zu solchen, wie du es gerade das Beispiel genannt hast, zu solchen Gesprächen immer und immer wieder. Genau. So, was ist genau vor 4 Wochen jetzt passiert? Ja, vor 4 Wochen ist es eigentlich total interessant. Da war gar kein Streit zum Vorschein gekommen. Nur in einer Unterhaltung, ganz normal am Sonntag, haben wir auf der Terrasse bemerkt, dass wir tatsächlich uns auseinandergelebt haben und ich danach gesagt habe, Mensch, wenn das so ist, dann sollten wir auch gar nicht mehr zusammen sein. Und die hat diesen Ball sofort aufgenommen. Bei mir war es mehr Gelaber. Stopp mal eben. Wir haben auf der Terrasse festgestellt, dass wir uns auseinandergelebt haben. Genau. Hat sie das gesagt oder hast du es gesagt? Es kam so im Gespräch heraus. Es gab eine ganz kleine Kleinigkeit. Und ja. Ganz normal beim Tee trinken haben wir gemerkt, Mensch, Kinder, wieso konnte das passieren? Wieso ist das passiert? Manchmal, das hätte nicht passieren dürfen. Und dann zum Schluss, und dann habe ich auch noch gesagt, Mensch, Kinder, so kann es nicht weitergehen. Da müssen wir uns trennen oder was weiß ich. Ne? Und sie hat diesen Ball voll aufgenommen. Das ist meine Überraschung seit 4 Wochen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann trennen wir uns. Ja, dann fing das an und dann haben wir sofort, also seit diesem Zeitpunkt, nachdem wir das gesagt haben, ist sie knallhart zu mir. Und sie hat auch allen Freunden und Verwandten, die das Gespräch bei ihr aufnehmen wollten, auch abgelehnt und hat gesagt, nein, es ist... Es ist definitiv so. Ja. Genau. Wohnt ihr denn im Moment noch zusammen? Ja, ich bin jetzt im Wohnzimmer. Ja. Domian, warum ich angerufen habe, also ich habe zwei Probleme. Und war das mit der Frau jetzt. Richtig. Ja. Nein. Also in Bezug, ich habe ein Problem, nur dass es zur Trennung wahrscheinlich geht. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, damit kann ich derzeit überhaupt nicht leben. Mhm. Aber ich wollte, warum ich dich jetzt auch angerufen habe, warum ich auch hier in meinem Umkreis auch nach professioneller Hilfe benötige, ist, meine Frau ist in ihrer Kindheit stark misshandelt worden. Mhm. Misshandelt oder missbraucht? Misshandelt. Mhm. Also misshandelt ist ja körperlich, ne? Ja, also genau. Nicht sexuell. Ja, genau. Mhm. Ja. Misshandelt. Ja. Als ein Beispiel, ich war mit meiner 9-jährigen Tochter jetzt zusammen und da hat sie mir zu mir gesagt, mindestens Kinder, Baba, weißt du, warum Mutter nicht alleine in einem Zimmer sein kann? Da habe ich gesagt, Schätzelein, warum denn nicht? Da sagte sie mir, ja, sie ist, als sie 4 war, von ihren Eltern, ist sie einen ganzen Tag im Schrank versteckt worden. Mhm. Jetzt sag mir mal, Murat, damit ich so ungefähr weiß, wo es lang geht. Also wir haben das Problem, dass deine Frau sich von dir vor 4 Wochen getrennt hat und du da stehst und das nicht möchtest. Sag mal als Schlagwort, was ist das zweite Problem? Das zweite Problem ist auch meine damit verbundene Spielsucht, die ich in den Jahren hatte. Und ich wollte jetzt eigentlich quasi sehen, ob ich und meine Frau jeweils eine Therapie benötigt, um dieses, um vielleicht eine Lösung zu finden, damit wir doch wieder zusammenkommen. Ja, du bringst aber jetzt ganz viel zusammen. Das stimmt. Du bringst aber ganz viel. Lass mich fragen. Du bist spielsüchtig. In all diesen ganzen Jahren gewesen. Ja. Ja, das hat deine Frau auch mitbekommen. Das hat sie von Anfang an mitgewusst. So, dann wundert es mich zusätzlich nicht, dass deine Frau keinen Bock mehr hat. Wie viel Geld hast du verspielt? Sehr viel, 60.000 mindestens. Wie viel? 60.000 mindestens. 60.000. Mhm. Du gehst aber deinem Job nach wie vor nach, wie du gerade beschrieben hast. Mhm. Natürlich. Das heißt, da ist noch eine große Belastung in der Familie, in der Ehe gewesen, die wusste, dass du spielsüchtig bist. Hast du dich in diesen Jahren, wie viele Jahre insgesamt bist du spielsüchtig? Schon über die Distanz der 8 bis 10 Jahre, ja. Ja. Hast du dich in diesen Jahren mal um eine Heilung bemüht? Leider nicht. Warum nicht? Jetzt bin ich schlau. Zu dem Zeitpunkt habe ich nie gedacht, dass ich süchtig war. Mhm. Und ich habe es jetzt begriffen. Und ich würde nie im Leben, ich habe schon mich sperren lassen. Ich habe eine Therapie in meinem Umkreis schon beantragt. Das wird jetzt auch losgehen. Okay, das läuft an. Das ist dann schon mal ganz gut. Ja, natürlich. Gut. Ich habe mich sperren lassen. Jetzt zu der Frau, jetzt zur Beziehung. Ja. Ich ahne ja, dass da ganz, ganz viel Rumor, ganz viel, wahrscheinlich, wenn ich mit deiner Frau jetzt sprechen würde, die würde mir noch ganz viele andere Sachen erzählen. Wahrscheinlich, ja, klar. So wie du das jetzt geschildert hast, ist sie wirklich bedient, sagen wir es mal so ganz salopp. Ganz salopp, vollkommen richtig. Also, lass mich sagen, ich glaube, es gibt in der Situation nur zwei Möglichkeiten. Ja. Du kannst, erstmal darfst du deine Frau in keinster Weise bedrängen. Das ist erstmal schon das Grundelement, das Grundprinzip. Also keine Mails schreiben, so wie ich mit Verzeihung, Entschuldigung und so. Tut mir leid, dass ich unterbreche. Das kann man einmal machen oder man kann das auch vielleicht in Briefform, das hat es noch mehr Gewicht, als wenn man das als Mail schreibt. Ja? Und du könntest ihr vorschlagen, wenn dir so viel an der Frau liegt, dass du ihr das schreibst, dass du versuchst, dich zu erklären, dich zu entschuldigen. Auch zu erzählen, dass du jetzt eine Therapie angehst, das ist ja auch schon mal ein Beweis dafür, dass man sich verändern möchte. Ja. Und vielleicht den Vorschlag machst, dass wenn sie auch nur einen Hauch von Chance noch möchte, dass ihr gemeinsam zu einer Eheberatungsstelle geht. Sehr schön. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Wenn sie darauf nicht reagiert oder sagt nein, dann hast du keine Möglichkeit im Moment. Alles, was du ja dann an Aktivitäten jetzt noch in die Wege leitest, ist kontraproduktiv. Okay, wunderbar, danke dir. Also, das habe ich tatsächlich heute auch schon angefangen, in einer Beratungsstelle angerufen. Hm. Und auch da ist genauso, wie du es gesagt hast, mir gesagt worden, es bringt nichts, wenn ich da alleine hinkomme. Wir müssen zu zweit kommen und ich müsste meine Frau davon überzeugen, dass das was bringt. Genau, sie muss es wollen. Ja, wie kann ich das machen? Das ist ein, also sie sagt ja, sie möchte ja schon mit mir über Trainingsmodalitäten unterhalten und nicht mehr über, über Möglichkeiten zum Zusammenleben. Ach so. Also an dieser Sackgasse bin ich. Also ich meine, die Situation ist ernst. Das sage ich dir nochmal. Ja, die ist sehr total ernst. Wenn sie schon sagt, sie möchte Wochen nicht schlafen. Ja, wenn sie sagt, dass ja, wer weiß, wie viele Wochen deine Frau hat nicht schlafen können in all den das Jahren. Das stimmt. Also ganz wenn sie nur noch über Trennungsmodalitäten sprechen will und das so klar sagt, sehe ich sehr schwarz. Muss ich dir sagen. Du kannst es ihr noch schlag es ihr einmal vor. In Verbindung mit dem Brief, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe, wie du den formulieren solltest. Okay. Mehr kannst du dann nicht machen. Ja. Dann musst du das ausbaden, was du 10 Jahre zu verantworten hast an schlechtem Verhalten. Okay. Jetzt würde ich gerne dir aber nochmal meine Psychologin geben, um dir vielleicht auch nochmal ein paar sehr handfeste Infos an die Hand zu geben, was deine Therapie und Beratung und all die ganzen Sachen anbelangt. Okay. Darf ich noch einen Satz, das ist für mich auch nochmal wichtig für die letzten Jahre gewesen, einen Satz. Also ich habe ja Diskussionen mit meiner Tochter, die ganz normale erziehungsberechtigte Kinder, nichts Dramatisches. Mhm. Also ich bin nicht gewalttätig, ich schreie nicht, die lieben mich auch. Nur es gibt natürlich Augenblicke, wo ich sage, das darf man machen, das nicht. In gewissen kleinen Diskussionen hat sie, weil sie ihrerseits in ihrer Kindheit nicht die Unterstützung von ihrer Mutter erhalten hat, schmeißte sich mit einer gewissen körperlichen Gestalt zwischen uns und den Kindern und verteidigt die Kinder. Und das ist in den letzten Jahren extrem gewesen. Und daraufhin bin ich auch würde ich jetzt gerne mal, Murat, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr diffizil psychologisches Ding. Da würde ich gerne, dass meine Psychologin dir dazu was sagt. Einverstanden? Das ist fundierter dann, als ich es machen würde. Ja, lieber Murat, leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Das heißt, Anja meldet sich bei dir und dann besprecht ihr alles Weitere. Und ich wünsche dir einfach alles Gute und viel Glück. Danke dir, Domian. Gerne. Auf Wiederhören, Murat. 0800 220 50 50. Silvia 50, guten Morgen. Ja, schön. Guten Morgen, Domian. Morgen, Silvia. Um was geht's? Um was geht's? Ich möchte eigentlich Menschen Mut machen, etwas offener zu sein. Oh. Und zwar anhand meiner persönlichen Geschichte. Ja, die da wäre? Ich selber bin zweimal geschieden, habe zwei unerfreuliche Ehen hinter mir, nichts Gewalttätiges, nichts, aber einfach unerfreulich. Wie lange warst du verheiratet jeweils? Ich war einmal 8 Jahre verheiratet. Mhm. Und das zweite war eine ultra Kurzehe, bis ich festgestellt habe, mein Mann ist drogensüchtig und habe ihn rausgeschmissen, weil ich hatte zwei halbwüchsige Kinder zu der Zeit. Was heißt denn ultra Kurzehe? Ein halbes Jahr. Ach so, das ist sehr kurz. Ja. Sag ich doch. Ja. Ich hätte es vielleicht vorher merken müssen, ich habe es nicht vorher gemerkt, aber als ich es gemerkt habe, damals waren meine Kinder 11 und 13 Jahre alt, habe ich ihn rausgeschmissen. Das war mir zu gefährlich mit zwei Kindern in dem Alter. Mhm. Ja, und nun sind meine Kinder aus dem Haus und ich habe im Grunde genommen eigentlich einen Partner für mich gesucht, aber einen, der nicht in meiner Wohnung wohnt. Mhm. Das war so meine Prämisse, dass ich gesagt habe, ich will zwar nicht alleine sein, aber ich möchte alleine wohnen. Mhm. Und habe mich via Internet im Übrigen auf die Suche gemacht, habe dort einen Mann kennengelernt, der wiederum von seiner Ehefrau unterstützt wurde bei der Suche nach einer Freundin. Och, was ist denn da los? Was ist denn da los? Die beiden sind seit über 40 Jahren zusammen, ja. 37 davon verheiratet. Aha. Sie ist herzkrank und hat vor einigen Jahren gesagt bekommen, sie bekommen in ihrem Leben einmal einen Herzinfarkt und das war's. Da kam die gute Frau ins Grübeln und dachte sich, 40 Jahre, derselbe Mann, war's das? Mhm. Hat sich mit ihrem Mann an einen Tisch gesetzt. Ergebnis dieser Unterhaltung war, sie gönnen sich jeder einen Partner nebenbei. Ach, um noch was zu erleben? Um noch was zu erleben. Aha, verstehe. Und das läuft jetzt zwischen ihm und mir seit einem Jahr. Sie hat schon länger einen Freund. Ja, kennst du sie auch? Ja, selbstverständlich. Ach so. Wir sind bestens miteinander befreundet. Ehrlich? Es ist wirklich so, wenn ich Not am Mann hätte, ich könnte mitten in der Nacht bei den beiden anrufen. Wenn er nicht kommen könnte, würde sie kommen und mir helfen. Also, du bist mit beiden quasi befreundet, ja. Hast aber Sex mit dem Mann. Ja. Ja. Und sie weiß das und sie findet das völlig in Ordnung. Ja. Übernachtet der auch schon mal bei dir, der Mann? Das ist zwar sehr selten, aber es kommt auch vor. Ja. Und das ist dann auch nicht schlimm für sie, wenn sie weiß, dass er bei dir ist? Nein. Wir haben auch schon alle vier, also ihr Freund und sie und er und ich, gemeinsam in ihrem Haushalt geschlafen. Dann und er mit mir im Schlafzimmer und sie mit ihm im Wohnzimmer, aber das geht auch. Aber es gab keinen Gruppensex? Nein. Da sind wir ein bisschen altmodisch. Das ist eine Sache immer zwischen Zweien. Verstehe. Haben denn die beiden, schlafen die auch noch miteinander? Ja. Auch noch? Das finde ich ja irre. Ja, seitdem die Partner nebenbei sind, natürlich nicht mehr so oft, ne? Ist klar. Oder manchmal hört man auch, dass das anregend ist und dass dann die eigentlichen Partner noch mehr wieder erneut Spaß am Sex haben. Gibt's auch, hört man auch schon mal. Also bei den beiden ist es wohl so, dass deren Sex dadurch mengenmäßig weniger geworden ist. Aber ich muss ja sagen, von der Qualität her bestimmt nicht. Ja, ich muss ja sagen, ich finde solche Geschichten ja toll. Denn die brechen so diese ganzen Verkrustungen auf und zeigen, dass es auch ganz andere Wege gibt, wie Menschen miteinander umgehen können und trotzdem vielleicht auch zusammenbleiben können, wie die beiden jetzt und sich nicht... Wichtig ist mir dabei, ich hätte mich niemals auf einen Ehemann eingelassen, wenn ich hätte in Kauf nehmen müssen, dass seine Frau verarscht wird. Mhm. Hinter dem Rücken der Frau. Frau wehtun, bei das euch, will ich nicht. Ja, bei euch stimmt aber dann auch wirklich alles. A, weiß die Frau Bescheid. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Müsstest du eigentlich sowieso nicht, aber egal. Ist alles geregelt. Mhm. Dann wolltest du auch keinen festen Partner bei dir zu Hause haben. Nein, wie gesagt, ich habe zweimal einen Ehemann gehabt, bin zweimal quasi auf die Nase gefallen, auf verschiedene Art und Weise. Und was wäre denn aber jetzt, wenn du dich in diesen Mann doch richtig verlieben würdest? Das habe ich. Ich liebe ihn über alles. Und das tut dir nicht weh, dass er bei einer anderen Frau wohnt? Nein, weil ich liebe ihn, ich besitze ihn nicht. Wow, das sind natürlich große Worte. Kann man vielleicht auch erst so sehen nach einer gewissen Erfahrung, ne? Ich denke ja. Ich denke, diese Eifersucht und dieses, das hat alles was mit besitzen wollen zu tun. Immer. Und die andere Frau, also seine Hauptfrau, sage ich mal. Er ist immer ganz beleidigt, wenn ich sage, ich bin deine Zweitfrau. seine eigentliche Frau, sage ich mal. Ja, seine Ehefrau. Seine Ehefrau. Die ist auch nicht eifersüchtig auf dich? Nein, weil sie weiß, ich nehme ihr nichts weg. Mhm. Wie ist denn das? Könntet ihr euch auch vorstellen, zusammen in Urlaub zu fahren? Das werden wir nächstes Jahr tun. Oh, aber dann wird's doch heikel. Wer schläft dann bei wem? Ja, sie mit ihrem Freund und ich mit ihm. Achso, da kommt der Freund auch noch mit von ihr. Ja, klar. Na, dann machen wir das zu viert. Warst du immer schon ein Typ, der so eher so ein bisschen unkonventionell auch drauf war, vielleicht nicht sich getraut hat zu leben? Oder ist das jetzt alles jetzt so durch die Reife entstanden? Ich denke mal, es ist durch die Reife, weiß ich nicht, aber es ist einfach durch die Zeit entstanden. Mhm. Früher hätte ich das für unmöglich gehalten. Wenn mir das einer 6 Wochen, bevor ich ihn kennengelernt habe, gesagt hätte, du hast mal was mit einem verheirateten Mann, hätte ich gesagt, du spinnst. Wie alt ist der Mann denn eigentlich? 60. 60. Und Sie? 58. Wie oft siehst du ihn? Also mindestens zweimal die Woche. Ja, und wie oft siehst du sie oder ihr, dass ihr euch dann zu dritt trefft? Dass wir uns zu dritt treffen, ist ja sporadisch, 2-3 Mal im Monat, wie sich's gerade ergibt. Mhm. Letztens war in einem Nachbarort so eine Art Kirmes, da hatte ihr Freund keine Zeit, da sind wir zu dritt losgegangen. Also wir sind auch zu einer Veranstaltung hier im Ort gewesen, zu dritt, das ist immer unterschiedlich. Ich möchte das richtig bejubeln, was ihr da macht. Das ist ehrlich, das ist unkonventionell und alle haben was davon. Was will man mehr? Das sehe ich auch so. Ja. Vor allen Dingen ist es so, warum soll man eine Ehe, die über so viele Jahre gut gegangen ist, warum soll man die kaputt machen wollen? Ja. Und die beiden verstehen sich offensichtlich sehr gut auch, ne? Und da war die Sexualität halt noch ein anderer Punkt. Ja. Super. Was sagt denn dein nahes Umfeld eigentlich dazu? Och, mein nahes Umfeld sagt, mach was du willst. Die können es im Prinzip alle nicht wirklich verstehen. Ja. Aber ich meine, ich lasse es mir ja sowieso nicht verbieten, davon abgesehen. Deine Kinder sind wie alt? 20 und 22. Und ja gut, in dem Alter sind die dann eher konservativ oder sagen die, super, unsere Mama? Meine Eltern, meine Kinder sagen, solange du dich wohlfühlst, ist das in Ordnung. Ja, das ist doch ein guter Satz. Silvia, schön, dass du angerufen hast und dass du durchgekommen bist und dass wir haben reden können und ja, uns die tolle Geschichte erzählt hast. Ja, du plädierst für mehr Toleranz und für unkonventionelle Lebenswege. So habe ich das verstanden jetzt. Vor allen Dingen Liebe nicht mit Besitzen verwechseln. So. Ich danke für den Anruf, wünsche alles Gute, Silvia. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da, Radio 1 live, WDR Fernsehen. Morgen um 1 Uhr wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.